bei Thomas Gerlach. Unter Vorsitz von Lord Carrington traf sich am Nachmittag die IG-Friedenskonferenz, um über ein Ende des jugoslawischen Dramas zu beraten. Gekommen dazu waren sie alle, die verfeindeten Konfliktparteien, und das war ein gutes Zeichen. Und das, was sie beschlossen haben, das klingt auch vielversprechend, aber noch ist der Beschluss nicht mit Leben, nicht mit Frieden erfüllt. Einzelheiten des Beschlusses von Den Haag von Burkhard Birke. Ein neuer Anlauf für einen Waffenstillstand und die Perspektive anerkannter Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens, das sind die Ergebnisse der heutigen Plenarsitzung der Jugoslawien-Konferenz. Der Abschied vom Nationalstaat Jugoslawien scheint endgültig besiegelt. Die Den Haager Friedenskonferenz hat ihr Ziel heute jedenfalls klar definiert. Am Ende der Verhandlungen soll eine Lösung stehen, die die Unabhängigkeit der nach Selbstständigkeit strebenden Republiken anerkennt. Angestrebt wird eine lockere Allianz oder Assoziation unabhängiger oder souveräner Republiken, in denen die Rechte der Minderheiten durch einen Sonderstatus geschützt werden sollen. Einseitige Grenzveränderungen werden nicht akzeptiert, auch darauf verständigten sich heute die Konfliktparteien in Den Haag. Wenn Grenzen neu gezogen werden, dann nur im Rahmen der Friedensverhandlungen und im gegenseitigen Einvernehmen. Die politische Stoßrichtung und damit die eine Spur des laut EG-Ratspräsident Van den Broek zweigleisigen Lösungsansatzes ist festgelegt. Nun gilt es, im militärischen Bereich den Weg und damit das zweite Gleis für den Frieden freizumachen. Dies soll durch einen neuen Waffenstillstand gelingen. Die kroatischen Einheiten sollen und werden die Blockade militärischer Einrichtungen der Bundesarmee aufgeben. Dies hat der kroatische Präsident Tudjman angekündigt, zumindest für den Fall, dass die Angriffe aufhören. Im Gegenzug zieht sich die Bundesarmee in die Kasernen zurück, gelobte der jugoslawische Verteidigungsminister Kadijevic im Brustton der Überzeugung, dass die Soldaten auch seinen Befehlen folgen werden. Der serbische Präsident Milosevic versprach, politischen Einfluss geltend zu machen, um die Spannungen zu verringern. Eine Aussage, die mit Blick auf die serbischen Irregulären in Kroatien zu werten ist. Die EG ist bereit, die Waffenruhe durch die Entsendung weiterer ziviler Beobachter zu stützen. Die von der Westeuropäischen Union, der EU, ausgearbeiteten Optionen für Friedenstruppen waren heute kein Thema. Ohnehin sind die Bedingungen dafür längst nicht erfüllt. Weder die Zustimmung der Konfliktparteien noch die Einhaltung des Waffenstillstandes können zur Stunde vorausgesetzt werden. Hoffnung besteht freilich, dass diese, die fünfte Waffenstillstandsvereinbarung in Kroatien, die sechste in ganz Jugoslawien, endlich zum gewünschten Ergebnis führt. An diesen neuen Waffenstillstand klammert sich jedenfalls trotz oder wegen der schlechten Erfahrung mit seinen Vorgängern die letzte Hoffnung. Gestärkt wird diese durch die Absicht, das Übel an der Wurzel zu bekämpfen. Hauptgrund für die Kämpfe sei das Problem der serbischen Minderheit in Kroatien und auch in Slowenien, so EG-Ratspräsident Van den Broek. Deshalb werde EG-Sonderbotschafter Weinand am Dienstag mit Vertretern dieser Minderheiten sprechen. Ihre Belange sollen Eingang in die Haager Friedenskonferenz finden, die am 14. Oktober mit einer erneuten Plenarsitzung fortgesetzt wird. Falsch ist das, die ganz gezielt gerichtet ist gegen Ausländer und gegen Asylanten. Die Anschläge, die auf ihre Wohnungen und Häuser täglich verübt werden, gehen von den Dimensionen, die ein genaues Nachzählen kaum mehr möglich machen. Rund 30 Anschläge waren es bis zum Abend mit über 30 Verletzten, davon 3 Kindern. Aber die Zahl kann, wird sich wahrscheinlich sogar längst summiert haben. Der Bundespräsident hat sich nun entschlossen, ein Zeichen gegen diese menschenverachtenden Aktionen zu setzen. Richard von Weizsäcker besuchte heute 3 Asylantenwohnheime in Bochum und in Köln. Der Kollege Björn Held war bei einem dieser Termine dabei. Früher haben hier mal Lokomotivführerfamilien gewohnt. 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Balkon nach hinten raus. Jetzt herrscht hier oft Gedränge, bis zu 9 Personen auf 75 Quadratmetern. Denn heute erfüllt der triste graubraune Kasten im Kölner Vorort Grimbergkofen eine Doppelrolle. Der linke Eingang führt ins Haus für alleinstehende Männer, rechts das städtische Heim für Asylbewerber. 1 von 24. Eine Art Wartesaal in 7 Etagen, denn keiner der 140 Türken, Jugoslawen, Polen, Äthiopier und Iraner weiß, ob sein Asylantrag nicht abgelehnt und er nicht doch wieder nach Hause geschickt wird. Das ist es, woran Sie denken, wenn Sie in diesen Tagen, in denen die Zeitungen voll sind von Berichten über Ausländerhass in Deutschland, nach Ihrer Angst gefragt werden. Das erste von 2 Kölner Heimen, die Richard von Weizsäcker heute Morgen besuchte, wurde denn auch nicht ausgesucht, weil auch hier eine Lunte qualmt, sondern weil es, bisher jedenfalls, ein gelungenes Beispiel dafür zu sein scheint, wie reibungslos Ausländer und Einheimische auch in fast ausschließlich deutschen Wohngebieten miteinander auskommen können. Das Geheimnis, ein bisschen Engagement von deutscher Seite. Cornelia Rettweiler ist eine der Betreuerinnen der Ausländer in Grimbergkofen. Es bestehen Kontakte zu der Kirche in der Umgebung. Es finden also regelmäßige Treffen statt, dass die Mitglieder der Kirchengemeinde hier ins Haus kommen. Wir haben teilweise Kontakte zu einigen Familien. Ansonsten, der Kontakt zu der Nachbarschaft ist unauffällig. Es war nicht zu übersehen, dass viele Bewohner für den Besuch des Bundespräsidenten das Schönste angezogen hatten, was ihnen geblieben war. Dennoch, es war nicht allen recht, der Öffentlichkeit vorgeführt zu werden. Teilweise haben die Bewohner sich gefreut, dass der Bundespräsident kommt. Andererseits haben die Bewohner aber auch Angst, wenn die Presse hier ins Haus kommt, dass Aufnahmen von ihnen gemacht werden können, dass diese Aufnahmen in die Presse in ihrem Heimatland erscheinen können. Also die Meinung ist geteilt hier im Hause. Der Wunsch dieser Menschen, doch lieber im Hintergrund zu bleiben, war Richard von Weizsäcker heilig. Nach einem kurzen Fototermin im Parterre, der manchen deutschen Fernsehzuschauer heute Abend Anleitungen zum stressfreien Umgang mit Kindern geben könnte, besuchte der Präsident die Familien im Alleingang. Keine Kameras, keine Scheinwerfer, keine Fotoapparate, nur der Mann aus Bonn, der sich aufgemacht hatte, um seine Solidarität mit den Ausländern zu demonstrieren. Dass das Problem mit den Besuchen in Bochum und Köln noch nicht gelöst ist, weiß auch Richard von Weizsäcker. Weitere Reisen werden folgen. Ich werde nach meiner Reise in die Tschechoslowakei weitere Heime in den Bundesländern aus der ehemaligen DDR besuchen. Und ich empfinde es einfach als meine elementare menschliche Aufgabe, uns allen immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir alle Menschen sind, ohne Rücksicht auf den Pass, den wir in der Tasche tragen.